Vor einigen Monaten stellte ein Fernsehreporter des Süddeutschen Rundfunks einigen Leuten, die nach der Abendvorstellung aus einem Kino kamen und noch ein wenig benommen vom Erlebnis des Films, gerade versuchten, sich dem Alltag diesseits der Kinoportale wieder anzupassen, eine Frage. Er wollte wissen: Weshalb gehen Sie gerne ins Kino? Nur, dass man Unterhaltung hat, Abwechslung. Auch damit man mal was in das Hirn zieht. Ja, ich bin Schwester vom Beruf und möchte irgendwie einen Ausgleich haben. Tja, was soll man uns abends machen? Zu Hause halt Fernsehen und abends zu früh schlafen gehen ist auch nichts. Naja, weil es eine schöne Unterhaltung ist und man muss sich nicht besonders dafür vorbereiten. Um ein Vergnügen zu haben. Weil es im Kino sehr unterhaltlich ist und sehr bequem, weil man auch einige gute Zeit damit vertreiben kann. Aber es Abwechslung ist. Was muss in einem Film vorkommen, damit er Sie interessiert? Was? Ja, das ist verschieden. Manchmal mag ich gern Liebesfilme sehen und manchmal mag ich ein bisschen was Tragisches sehen. Na, ich sehe gern Revuefilme, ein bisschen Sex. Einmal eine vom Leben her gestalteten, einen vom Leben her gestalteten Inhalt. Zum Zweiten sollte er von guten Schauspielern gespielt werden, damit die Handlung glaubwürdig dargestellt wird. Zum Dritten sollte der Film ein Leitbild enthalten, dem man sich in dem eigenen Leben in etwa anschließen kann. Erstens mal sehe ich sehr gerne sehr hübsche Menschen, hübsche Bewegungen. Was soll ich noch sagen? Ja. Jedenfalls keine Eintagsgeschichten, nichts. Etwas Außergewöhnliches möchte ich gerne sehen. Ja, schauen Sie, ich habe einen sehr anstrengenden Beruf und da suche ich mir Filme aus, die leicht und beschwingt sind, lustige Filme beziehungsweise nette, kleine, kurze Unterhaltungsfilme, um eben eine Ablenkung zu haben, um einen Zeitvertreib zu haben. Ja, weil das Kino eine so schöne Unterhaltung abgibt, sagen Sie. Ein Vergnügen nennen Sie es. Zeitvertreib, Ablenkung. Zeitverschwendung, sagte einer von Ihnen sogar. Man möchte etwas Außergewöhnliches sehen, hübsche Menschen, leichte, beschwingte, lustige Geschichten, manchmal etwas Tragisches, ein bisschen Sex, natürlich auch das. Und vor allem, man braucht sich dafür nicht anzustrengen. Es ist bequem im Kino. Der Film verlangt keine Vorbereitung, er nimmt einem nichts, so scheint es, er gibt nur, in verschwenderischer Fülle. Und vergessen wir nicht, dass die Befragten auf ihren anstrengenden Beruf hinweisen. Den ganzen Tag hindurch sind sie eingespannt in den Arbeitsprozess. Sie tun ihre Pflicht als Fabrikarbeiter, als Student, als Hausfrau, als Krankenschwester. Wenn sie abends auf andere Gedanken kommen wollen, ist das nicht ihr gutes Recht? Der Reporter vergewisserte sich noch einmal. Wollen Sie im Film Ihrer eigenen Alltagswelt begegnen oder möchten Sie eine Welt sehen, die sonst nicht für Sie erreichbar wäre? Ganz und gar nicht den Alltag, sondern irgendetwas, was einem Illusionen gibt. Alltagssorgen möchte man vergessen. Ja, es ist gut, wenn man etwas sieht, das wo man sich sonst nicht leisten kann. Wie soll man sonst dazukommen? Ja, dieses Verlangen ist so alt wie das Kino selbst. Schon 1931, als Ilja Ehrenburg eine Satire auf Hollywood schrieb, nannte er sie die Traumfabrik. Die Kennzeichnung ist haften geblieben bis heute. Selbst der naivste Kinobesucher kennt sie, aber er wundert sich nicht darüber. Er interessiert sich nicht dafür, dass dieses Wort einmal geprägt wurde, um ihn aufzuschrecken. Er findet keinen Makel daran, sondern nimmt es hin wie eine Selbstverständlichkeit. Wenn Autos, wenn Kleider, wenn schöne Möbel und Genussmittel zum Gebrauch für uns alle industriell hergestellt werden, warum soll dann nicht auch die Welt, in der diese Requisiten ihre vollkommene Bestimmung finden, mit den Mitteln der Technik produziert werden dürfen? In der Tat, warum nicht? Können wir diese Frage beantworten? Wir spüren nur das Unbehagen, das uns ankommt, wenn wir einen Blick in die Programme unserer Lichtspielhäuser werfen. Wir meinen zu wissen, dass dem Besucher dort nicht nur 2 Stunden Unterhaltung geboten werden, durch die er unangefochten hindurchgeht, ein wenig erleichtert von seinen Sorgen, ein wenig überlegener gemacht über den Alltag, dessen Ideal er gesehen hat. Vielmehr meinen wir zu spüren, dass unser Leben im Kino nicht nur Probleme verliert, sondern dass es neue hinzugewinnt. Die Situation des Zuschauers vor einer Kinoleinwand ist oft beschrieben worden als eine Art Dämmerzustand. Man sitzt in einem weichen Sessel, der Raum ist dunkel oder halbdunkel, meistens geht man abends ins Kino, also abgespannt von der Tagesarbeit. Die Gesamthaltung ist nachgiebig. Man befindet sich in einem Zustand herabgesetzter, zumindest widerwillig ertragener Bewusstheit. Diese Situation ist in idealer Weise geeignet, alles nur Halbbewusste oder gar beiseite geschobene und Verdrängte in der seelischen Konstitution des Zuschauers hervortreten zu lassen und ihm Projektionen auf die vor seinen Augen agierenden Filmfiguren zu entlocken. Ungelebtes, kühnes Heldentum, erotische Wünsche, Geltungserwartungen, aber auch Angst- und Aggressionsgelüste werden frei und suchen sich auf der Leinwand ihr Bild. In einer jüngst angefertigten Dissertation über das Filmerleben heißt es: In den Bedürfnissen und Strebungen der Filmcharaktere wird der Seele des Zuschauers gleichsam ein Projektionsschirm vorgehalten, auf den sie ihr Wünschen und Hassen entwerfen kann. Das ist die eine Seite der Sache. Die andere besteht darin, dass ja nicht nur der Zuschauer seine eigenen Gefühle in die Filmfiguren auf der Leinwand hineinprojiziert, sondern dass viel offensichtlicher noch von der Leinwand her Eindrücke auf ihn zurückstrahlen. Man sitzt in dem halbdunklen Raum nicht allein mit seinen persönlichen Phantasmen, sondern man blickt gebannt auf eine Lichtwand mit großen, sich bewegenden Figuren. Es ist selbstverständlich, dass der Zuschauer von ihnen auch Introjektionen in sich aufnimmt. Und da diese in der suggestivsten Form, die möglich ist, als Bilder nämlich geboten werden, sprechen die Psychologen von einem quasi-hypnotischen Zustand, in den der Betrachter vor der Leinwand versetzt wird. Wir haben also mit einer Doppelnatur des Films zu rechnen. Er ist so beschaffen, dass er die Träume seiner Kunden anzieht und gleichzeitig, im Augenblick des Geschehens schon, formt er sie um, lässt er sie in Gestalt seiner ganz bestimmten Filmhelden und seiner ganz bestimmten Dramaturgie auf den Zuschauer zurückwirken. Er ist der Indikator der seelischen Verfassung seiner Anhänger und zugleich ihr Manipulator. Dazu ein paar Zahlen, die den wirtschaftlichen Hintergrund dieser Eigenschaft beleuchten. Im Jahre 1956 wurden in der Bundesrepublik 828 Millionen Kinobesucher gezählt. Umgerechnet auf die Bevölkerungsdichte bedeutet das fast 16 Kinobesuche im Jahr für jeden Bundesbürger. 1957 wurden 801 Millionen registriert. Der Rückgang um 27 Millionen wird dem Einfluss des Fernsehens zugeschrieben. Die Zahlen für 1958 liegen noch nicht vor. Nach vorläufigen Schätzungen dürften sie etwa dieselbe Höhe erreichen. Die Zahl der Kinos betrug 1956 im Bundesgebiet und in West-Berlin 6.240. Sie stieg 1957 auf 6.577 und betrug 1958 sogar 6.650. Im Jahre 1956 wurden an den deutschen Kinokassen rund 950 Millionen Mark eingenommen. Nach Pressemeldungen bekam Lieselotte Pulver für ihre Rolle in dem Film Helden 150.000 Mark. Obi Fischer für seine Rolle in Peter Voss, der Millionendieb, 270.000 Mark. Hardy Krüger erhielt für die Hauptrolle in dem Film Einer kam durch 150.000 Mark. Romy Schneider für ihre Rolle in Christine 500.000 Mark. Maria Schell erhielt für den amerikanischen Film Die Brüder Karamassow 100.000 Dollar. Kurt Jürgens für den amerikanischen Film Fähre nach Hongkong 925.000 Mark. Eine beachtliche Industrie also. Wenn wir die Ergebnisse des eingangs zitierten Interviews als repräsentativ annehmen, und es besteht kein Grund, warum wir das nicht dürfen, so lebt diese Industrie von dem Verlangen ihrer Kunden nach dem Ideal. Mehr als 2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik lösen jeden Tag eine Kinokarte, die ihnen erlauben soll, in eine Welt einzutreten, von der die meisten unter ihnen ausdrücklich verlangen, dass sie ihren Alltag übersteigen müsse. Ohne Sorge, dass die Kulturkritiker es ihnen ankreiden könnten, melden sie ihr Recht auf Illusion an. Sie wollen wenigstens für 2 Stunden in einer Welt leben, die ihren Hoffnungen den Anschein der Wirklichkeit gibt. Sind Ihnen Ihre Lieblingsdarsteller in irgendeiner Form Vorbild? Mitunter ja. Könnten Sie definieren, in welcher? Tja, ich liebe das Reine, das Saubere, das Schlichte. Schauen Sie den Film mit der Ruth Läufrig zum Beispiel, die Trapp-Familie. Das war so ein hervorragender, so ein wundervoller Film. Dann Christina Söderbaum in diesem Film, den Sie jetzt hier gerade spielen, Zwei Herzen im Mai, spielt eine so vorbildliche Ehefrau und Mutter, dass man das in der heutigen Zeit, gerade in der heutigen Zeit, besonders gerne sieht. Und an männlichen Darstellern Burt Lancaster, William Holden und Jeffrey Hunter. Ne? Sind die in irgendeiner Weise Vorbild für Sie? Nun, sie verkörpern den ausgesprochen männlichen Typus, nicht, den meines Erachtens die Frauenwelt am liebsten sieht. Ich liebe vor allem Romy Schneider, da ich den letzten Film von ihr gesehen habe, Scampolo. Der war auch sehr, sehr nett und sehr natürlich von ihr. Und männlicherseits liebe ich Obi Fischer, da ich die letzten Filme alle von ihm gesehen habe und sie sehr natürlich und ebenso beeindruckend sind, dass ich gar nicht fertig werde mit ihnen. Also selig so wie in jeder Art und Weise. Also tun sie mich sehr, sehr mitnehmen. Filme sind also nicht, wie ihre Produzenten und viele ihrer Kunden so gern glauben möchten, ein unverbindliches Unterhaltungsmittel, sondern sie liefern Jahr für Jahr personale Bildsymbole, die zeitweilig in Dutzenden von Werken wiederkehren und von denen das Publikum sich auf eine ihm selbst kaum bewusste Art fasziniert fühlt. Man kann sie Leitbilder nennen, und zwar in einem doppelten Sinne. Einerseits, weil sie sich leitmotivisch durch ganze Filmreihen hindurchziehen, leicht variiert natürlich, aber immer einen identischen Kern bewahrend. Alle bekannten Darsteller des deutschen Films sind auf eine bestimmte Rolle festgelegt. Und andererseits, weil sie durch diese Wiederholung eine pädagogische Funktion erlangen, die sie zu Vorbildern erhöht, von denen das Publikum sich je länger je mehr beeinflussen und leiten lässt. Sie ziehen die Projektionen der Zuschauer an sich, um sie dann neu geformt und uminterpretiert wieder ins Parkett zurückwirken zu lassen. Ihre Funktion im Seelenhaushalt des Publikums lässt sich mit einem Vergleich umschreiben. Wie der Einzelmensch im Traume Bilder produziert, die mehr oder weniger verschlüsselt seine seelischen Erlebnisse und Spannungen abbilden, träumt offenbar die Gesellschaft als Kollektivwesen in ihren Filmmotiven. Und es kann sein, dass sie schwer träumt, mit allen Zeichen des Angsttraumes. Lieber jedoch sind dem Kinogänger in Deutschland wie überall die filmischen Wunschgebilde, die wenigstens sein imaginäres Double auf der Leinwand in die moralische Ideallandschaft führen, die ihm selbst verschlossen bleibt. Betrachten wir die Liste der geschäftlich erfolgreichsten Filme des letzten Jahres in der Bundesrepublik, so lässt sich diese Feststellung überraschend eindeutig verifizieren. Die Fachpresse der Filmwirtschaft nennt an erster Stelle drei Kriegsfilme: Die Brücke am Quai, Einer kam durch, Der Arzt von Stalingrad. Unmittelbar danach folgen Das Wirtshaus im Spessart, Das Mädchen Rosemarie, Peter Frost, der Millionendieb, Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin, Der Pauker mit Heinz Rühmann und Der veruntreute Himmel. Es finden sich außerdem auf dieser Liste Wenn die Kraniche ziehen, Haie und kleine Fische, Panzerschiff Graf Spee, sowie die Musikfilme Das haut hin, Weißer Holunder, Wenn die Conny mit dem Peter und Heimatlos. In dieser Liste stehen also auf der einen Seite Filme, die die Erinnerung an den letzten Krieg wieder heraufrufen, während sich auf der anderen Seite Schlagerparaden, ausgebaute Kabarettprogramme, altvertraute Lustspielnummern und zu Herzen gehende Bilderbogen im Stile der illustrierten Romane ausbreiten. Offenbart sich in diesen beiden Komponenten die Stimmung des deutschen Kinopublikums im Jahre 1958? Wir wollen die Sache noch einmal genauer betrachten. Von der Brücke am Quai, die ja nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt ihr Publikum begeistert hat, können wir dabei absehen. Auch den sowjetischen Film Wenn die Kraniche ziehen wollen wir außer Acht lassen. Trotzdem bleibt das Interesse an Kriegsfilmen erstaunlich. Die kollektiven Traumata, die sich mit dem letzten Krieg verbinden, scheinen stärker zu sein, als unser öffentliches Denken außerhalb der Kinos wahrhaben möchte. Man sagt uns ja nach, wir hätten uns gegen alle unangenehmen Erinnerungen verschlossen. Wenn Kriegsfilme, zu den geschäftlich erfolgreichsten Werken des Jahres gehören, muss das Publikum ein aktuelles Bedürfnis nach der Auseinandersetzung mit Problemen spüren, die es vor einigen Jahren, auch im Kino, noch ängstlich umgangen hat. Aber Kriegsfilme und Kriegsfilme können zweierlei bedeuten. Sie können die Erfahrungen der Vergangenheit mit ganzer Schärfe wieder ins Bewusstsein heben und zum Korrektiv für aktuelle Entscheidungen machen. Sie können aber auch neutralisieren, sie können sogar verklärend wirken und unangenehme Erfahrungsrückstände begütigend in die gewandelten Denkkonzepte der Gegenwart einpassen. Ein Interesse an Kriegsfilmen feststellen bedeutet deshalb noch nicht viel, wenn man nicht fragt, wie diese Filme beschaffen sind. Artikulieren Sie Albträume, damit sie rational erfassbar werden? Bringen Sie verdrängte Erfahrungen wieder ins klärende Bewusstsein oder beruhigen Sie die Fantasie, indem Sie ihr bequeme Ausreden für Ihre Traumata anbieten? Auf unserer Erfolgsliste stehen zwei englische Filme, Panzerschiff Graf Spee und Einer kam durch mit Hardy Krüger in der Hauptrolle. Beide behandeln Themen aus der deutschen Kriegsgeschichte und beide sind offensichtlich für das deutsche Publikum hergestellt worden. Wie seinerzeit schon im Roman Film, der als Vorbild zu der deutschen Produktion Canaris gelten muss, wird der Krieg in diesen Werken nicht dort aufgesucht, wo er sein Wesen enthüllt, auf den Schauplätzen der Massenvernichtung, sondern er entpuppt sich als Bewährungsfeld für die letzten Ritter in Uniform. Nicht vom anonymen Tod ist die Rede, nicht von den furchtbaren Schocks, die Millionen Menschen davongetragen haben, sondern von soldatischen Tugenden und individuellen Bravourleistungen. Diese Filme machen Albträume konsumfähig. Ihr Erfolg beim deutschen Publikum zeigt, dass es nichts anderes erwartet zu haben scheint. Unsere Produzenten übernehmen deshalb bereitwillig das englische Schema. Bei deutschen Filmen wie Der Stern von Afrika über den Jagdflieger Marseille und Der Arzt von Stalingrad lassen bereits die Titel erkennen, dass sie nicht die graue Wirklichkeit schildern wollen, sondern die Heldentaten und die Aufopferung Einzelner, die sich über die allgemeine Misere strahlend erheben. Der innere Zusammenhang dieser Werke mit den bunten Tagträumen von Schlagersängern und Försterstöchtern, von mädchenhaften Kaiserinnen und charmanten Großindustriellen, die ihrer kleinen Sekretärin den Weg zum Glück ebnen, wird gern übersehen. Blickt man genauer hin, so lösen sich jedoch die Unterschiede auf. In beiden Gattungen ist die Dramaturgie beschönigend, zumal selbst in den weltfernsten Spielen der Illusion zuerst ein Stück Wirklichkeit eingeführt wird. Bestimmte Requisiten der realen Umwelt werden peinlich genau versammelt. Man borgt sich den Anschein der Authentizität von Namen und Situationen, die wir alle kennen, um ihre Gestaltung dann umso freier den Wünschen der verklärenden Fantasie unterwerfen zu können. Selbst der irrealste Heimatfilm beruft sich noch darauf, dass seine Berge, sein Waldesrauschen und sein Liebesgeflüster unterm Silbermond genauso existent sind wie die Schützengräben um Stalingrad und die tägliche Arbeit im Büro. Im Film, sagt Paul Valéry, sind alle Attribute des Traumes noch mit der Präzision des Wirklichen ausgestattet. Wer den deutschen Film auf die Bedeutung hin befragen will, die er für das Publikum besitzt, tut deshalb gut daran, sich durch die Szenerie seiner Objekte und die Themen, die er selbst für seinen Inhalt ausgibt, nicht täuschen zu lassen. Genauso wie im Traum spricht sich auch im Film die Absicht nur selten unverschlüsselt aus. So kann es geschehen, dass der deutsche Film die absonderlichsten Verkleidungen wählt, wenn er einen Tatbestand mitten aus unserem Alltag im Auge hat, während er sich realistisch gibt, wie in den Kriegsfilmen, wo er in Wahrheit völlig fantastisch ist. Der französische Anthropologe Edgar Morin hat in dieser Traumlogik sogar das eigentliche Wesen des Kinos gesehen. Er sagt: Das Wirkliche wird umspült, umschmeichelt, durchquert, fortgerissen vom Unwirklichen. Das Unwirkliche wird geformt, bedingt, rationalisiert, verinnerlicht durch das Wirkliche. Zwischen diesen beiden Polen hat sich der Spielfilm einem Bereich erschlossen, in dem sich das Wahre, das Wahrscheinliche, das Idealisierte, das Fantastische, das Unglaubliche mischen und kombinieren. Ebenso viele Mosaiksteine von Irrealität wie von Realität treten im Spielfilm nebeneinander auf und bilden ein Zusammensetzspiel, das in seinen Teilen heterogen, als Ganzes aber merkwürdig homogen ist. Fassen wir zusammen. Filme, so sagen die Psychologen und so sagt das Publikum, sind Träume, die es ermöglichen, den Alltag hinter sich zu lassen und in eine Welt mit neu gefügten Beziehungen einzutreten. Durch industrielle Produktion werden sie zum Massenereignis, das die Wünsche und Ängste des Publikums spiegelt. Ihr Charakteristikum besteht darin, dass sie ihre Absicht nur in seltenen Fällen aussprechen, dass sie vielmehr wirkliche Probleme im Unwirklichen spiegeln, während sie das Unwirkliche im Kostüm der bekannten Wirklichkeit auftreten lassen. Es ist eine Welt des Als-Ob. Wer die gesellschaftlichen Implikationen in ihr aufdecken will, kann sich nur an die Konstanten halten, die leitmotivisch wiederkehren und dem Film eines Landes sein besonderes Profil geben. Wie sehen sie aus, diese Leitbilder des deutschen Films? Hören Sie eine Szene aus dem Film Canaris. Ein junges Mädchen, das die SS als Spitzel gegen Canaris verwenden möchte, kommt eines Abends in die Wohnung des Admirals, um sich ihm anzuvertrauen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Trinken Sie ein Glas Wein. Nein, danke, Herr Admiral, ich muss Ihnen etwas sagen. Ja, bitte. Ich habe Ihr Vertrauen missbraucht. Die Hunde, die kennen Ihre Stimme. Haben Sie nicht gehört, Herr Admiral? Doch, sprechen Sie nur weiter. Ich bin im Auftrag von Heydrich bei Ihnen im Amt. Ich gebe Berichte an Heydrich, schreibe Meldungen ab, ich nehme Dokumente zum Fotokopieren mit, ich unterrichte Heydrich über nun alles, was Sie tun. Setzen Sie sich erst mal. Warum sagen Sie mir das gerade jetzt? Ich kann einfach nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Jetzt habe ich es gesagt. Ganz egal, was passiert. Aber Kind, das alles habe ich ja längst gewusst. Deshalb habe ich auch dafür gesorgt, dass Sie Herrn Heydrich nur berichten können, was Sie berichten sollen. Sie haben alles gewusst? Das ist kein Kunststück. Althoff hat Sie damals mit Beckmann beobachtet, das erste Mal, als Sie zu mir kamen. Wer trennt ihn? Althoff wusste es auch. Ja. Herr Admiral, mein Vater ist nicht in Spanien. Spanien, er ist verhaftet und Heydrich erpresst Sie. Ich habe nicht den Mut gehabt, es Ihnen zu sagen. Sehen Sie, Irene, im Grunde wissen wir immer ganz genau, was wir tun müssen. Und nur dieses bisschen Angst hindert uns daran, den richtigen Weg zu gehen. Wenn jemand nicht wüsste, aus welchem Film wir diese Szene genommen haben, wenn er Canaris nie gesehen und die Schauspieler O.E. Hasse und Barbara Rüttig nicht erkannt hätte, so könnte er doch, eine gewisse Kenntnis der Filmgeschichte vorausgesetzt, keinen Augenblick im Zweifel sein, dass diese Szene nur aus einem deutschen Film stammen kann. Denn sie enthält das Leitbild, das in der Geschichte des deutschen Films die tiefsten Spuren hinterlassen hat, das Leitbild der Autorität. Die Selbstverständlichkeit, mit der Canaris hier bereits alles weiß, was das Mädchen ihm sagen will, die Überlegenheit, mit der er die Situation handhabt, die väterliche Güte, die ihn befähigt, mit ein paar Worten allen Kummer zum Guten zu wenden. Das sind die typischen Kennzeichen für eine Figur, die den deutschen Film von seinen Anfängen bis heute begleitet. Ob man sich an die berühmten Filme der 20er Jahre erinnert, ob man an die politischen wie die unpolitischen Filme des Dritten Reiches denkt oder ob man die Produktion der Bundesrepublik betrachtet, immer wird man einer männlichen Figur begegnen, die sich wie selbstverständlich in den Mittelpunkt der Bilder stellt. Der Münchner Filmkritiker Enno Patalas, der diesem Mythos des starken Mannes im deutschen Film eine instruktive Studie gewidmet hat, fand als eine seiner häufigsten Verkleidungen die Gestalt des großen Arztes und Forschers. Er weist vor allem auf den Film Sauerbruch hin, der vor einigen Jahren die Kassen füllte. Der untadelige Chirurg, wie ihn der Film zeigt, der in schlafwandlerischer Sicherheit und aufgrund eines rätselhaften Geheimnisses jedes Leid zum Guten wendet, sofern sich der Patient ihm nur recht vorbehaltlos anvertraut, ist das Sinnbild einer Autorität, die nie versagt. Der Film Sauerbruch gibt genau jene Mischung aus Güte und Überlegenheit, die am großen Manne imponiert. Seine Ahnung ist zuverlässiger als die wissenschaftliche Analyse. Gegen den Augenschein des Röntgenbildes stellt er seine Diagnose. Und sie stimmt. Patalas sieht in dieser Figur eine Verkleidung für das gesellschaftliche Wunschbild des unpolitischen Bürgers, der sein Wohl und Weh einer starken Hand übergeben möchte, die ihn sicher durch alle Gefährdungen einer nicht mehr zu übersehenden Welt geleiten soll. Auch der Untertan möchte sich ja seiner Obrigkeit ganz anvertrauen können, von der er hofft, dass auch sie mit überirdischen Mächten im Bunde steht. Wenn das ein Einzelfall wäre, könnte man diese Deutung vielleicht für übertrieben halten. In Wahrheit aber ist ja der Arztfilm in Deutschland eine überaus häufige und beliebte Gattung. Seit der frühen Zeit des Stummfilms sind bei uns Dutzende von Filmen entstanden und es entstehen jährlich neue, in denen genauso wie in Sauerbruch ein Arzt als Herr über Leben und Tod waltet. Einer von ihnen, ein Nachkriegsfilm, hieß ausdrücklich so: Herr über Leben und Tod. Man denke aber auch an so berühmte Filme wie Dr. Caligari, Dr. Mabuse oder Robert Koch. Besonders im Nachkriegsfilm häufen sich die Titel Dr. Holl, Dr. Metio Pretorius, Der Frauenarzt und viele andere. Wahrscheinlich gibt es kaum noch einen prominenten Filmschauspieler im Charakterfach, der nicht seine Arztrolle zu spielen gehabt hätte. Das Schema dieser Filme ist Stereotyp. Jedes Mal erscheint der Arzt als Retter in der Not, als der Hilfreiche, der den Unterschied zwischen Arm und Reich nicht kennt, als der Wissende, dem man sich anvertrauen kann, und als der Weise, dessen Rat man befolgen muss. Wenn das Publikum sich eine solche Figur immer wieder zum Helden wählt, so liegt es nahe zu vermuten, dass es sich von Problemen belastet fühlt, die es allein nicht lösen kann und die es deshalb einer über ihm stehenden Autorität aufladen möchte. Dabei ist von Politik bei diesen Männern im weißen Kittel natürlich nicht die Rede oder nur selten. Trotzdem praktiziert das Publikum hier eine Handlungsweise, die psychologisch dasselbe bedeutet, was wir politisch Unterordnung unter einer Heilsfigur nennen müssen. An die Stelle des Arztes kann auch der überragende Techniker und Industrielle treten, wie in den Filmen Made in Germany oder Die Goldene Brücke oder in dem nach Gerhard Hauptmanns Drama Vor Sonnenuntergang gedrehten Film, der bezeichnenderweise schon einmal in der Goebbels-Ära unter dem Titel Der Herrscher verfilmt wurde. In gewissen Filmen und zu gewissen Zeiten, vor allem wenn der Glaube an starke Männer in der Politik Schiffbruch erlitten hat, überwiegen im Schema der Figur die väterlichen, die begütigenden und beschützenden Züge, so wie in der zitierten Szene des Canaris-Films. Wenn die politischen Verhältnisse es aber erlauben und wenn sie es gar verlangen, kann aus der Vaterfigur freilich auch ein autokratisches Götzenbild werden, streng, unzugänglich und unerforschlich, auf absoluten Gehorsam pochend und von unfehlbarer Sicherheit in seinen Entschlüssen, die die Untertanen meist später erst einsehen lernen. In solchen Zeiten wirft das Leitbild seine Verkleidungen ab und inkarniert sich offen in politischen Schlüsselfiguren. Das geschah am Ende der Weimarer Republik und unter dem Hitler-Regime in den Friedericus- und Bismarck-Filmen oder in Ohm Krüger. Es geschah in Ostdeutschland vor einigen Jahren im Thälmann-Film. Ob gütig oder streng, ob triumphierend oder stürzend, ob konservativ oder kommunistisch, in jedem Fall imponierend, überschattet die Autoritätsfigur alles, was in ihren Bannkreis tritt. Sie ist das Sinnbild der persönlichen Macht und der an eine Person geknüpfte Heilserwartungen und hat als solches alle politischen Systeme überdauert. Trotzdem konnte man nicht ahnen, was sich im Stresemann-Film ereignen sollte. Dort feierte das Schema seinen größten Triumph. Denn ein demokratischer Politiker, dessen größte Tugend es war, seine Gegner nicht zu überfahren, der vielmehr versuchte, sie durch Argumente zu gewinnen, wurde in seiner filmischen Biografie unversehens in einen Autokraten umgewandelt, weil eine andere Tradition der Verehrung dem deutschen Film offenbar nicht zur Verfügung steht. Man darf annehmen, dass die Drehbuchautoren nicht einmal gewusst haben, was sie taten. Sie gingen mit den besten Absichten zu Werk, aber sie konnten sich den großen Mann nicht anders vorstellen als autoritär. Dem Leitbild der autoritären Persönlichkeit entspricht im deutschen Film komplementär das Leitbild des Untergebenen und Abhängigen. Wo der Herrscher auftritt, kann sein Diener nicht fern sein. Und wenn er nicht auf der Leinwand erscheint, sitzt er umso gewisser im Parkett. Die deutsche Filmgeschichte zeigt, dass die Figur des Menschen, der von seiner Schwäche überzeugt ist, im deutschen Film ebenso häufig auftritt wie die Autorität. Auch sie wechselt wie ihr Gegentyp je nach Zeit und Film ihre Masken, aber auch sie bewahrt immer einen identischen Kern. Schon in seinen Anfängen, als das Kino in Deutschland für das große Publikum noch eine Kuriosität war, ergab sich der deutsche Film einem unkontrollierten Glauben an geheimnisvolle Schicksalsmächte, deren Fügungen der Mensch ausgesetzt ist. Dieser Glaube hat ihn bisher nicht verlassen. Er teilt sich auch dem naiven Zuschauer als eine wortlose Stimmung, als ein dauerndes Gegenwärtigsein überlebensgroßer Konflikte und Ereignisse in einer traumhaft gesteigerten Szenerie mit. Man pflegt diese Machart abkürzend Ufa-Stil zu nennen, weil die größte deutsche Produktionsgesellschaft in den 20er und 30er Jahren die Musterbeispiele für dieses Schicksalsspiel geliefert hat. Fast alle publikumswirksamen Höhepunkte des dramatischen Films können als Belege dienen. Die frühen Nibelungenfilme von Fritz Lang, der berühmte Postmeister oder nach dem Kriege der Millionenerfolg Nachtwache. Die umstrittene Sünderin bis hin zu den jüngsten Werken, etwa den Lilli Palmer-Filmen wie Ein Sturmwind oder Zwischen Zeit und Ewigkeit. Enno Patalas charakterisiert die Dramaturgie dieser Filme mit den Worten: Im Augenblick, da das Spiel beginnt, sind die Würfel bereits gefallen. Das Weitere wickelt sich automatisch unter dem Zwang der Umstände ab, denen der Held passiv ausgeliefert ist. Versunken im Gefühl, das über ihn kommt und Verstand und Willen lähmt. Als leidendes oder genießendes Objekt des Geschehens. Niemals jedoch als sein rational erhellter Träger. Instinktfilme hat man diese Werke auch genannt, weil sie den Menschen nicht als ein vernunftbegabtes und selbstverantwortliches Wesen zeigen, sondern ihn abhängig erscheinen lassen von seinen Trieben und dumpfen Ahnungen. Die Helden dieser Filme sind die Sensiblen und Nervösen. Sie leiden am Intellekt. Sie wollen nicht denken, sondern erleben. Sie handeln nicht, sondern erleiden. Der Geist ist ihnen suspekt. Das Gefühl ist alles. Hören Sie eine Szene aus dem Film Teufel in Seide, in der Kurt Jürgens einen Komponisten spielt, der von seiner ehrgeizigen Frau, Lilli Palmer, in eine Rolle gedrängt werden soll, von der er meint, dass sie ihm nicht anstehe. Hast du mich ganz über deiner Musik vergessen? Ich glaube eher, dass ich vergessen habe, wie man gute Musik schreibt. Ich weiß nicht, das geht mir alles so schwer von der Hand. Als hätte ich in dem Verlag viel zu viel gelernt, was man als produktiver Mensch eben gar nicht wissen darf. Dieses ewige Beurteilen fremder Musik. Dieses Diskutieren mit dem Verleger über Geschmack, das macht mich alles so unfrei. So befangen, ich weiß nicht, ich denke zu viel. Es kommt alles von hier, vom Kopf. Man müsste von hier kommen, ich weiß. Man muss allein sein, um seine Musik zu hören. Und ob ich allein bin, das kümmert dich nicht? Weil ich einmal wieder am Klavier sitze. Ich glaube, ich sitze doch auf der falschen Seite vom Schreibtisch. Unsinn, Liebling. Nur ist der Schreibtisch noch nicht der richtige. Der, an dem du selbst bestimmen kannst. Pass auf, ich habe mir schon alles überlegt. Im nächsten Monat hat der Verlag seine Generalversammlung. Und da werde ich einfach mein Aktienpaket auf deinen Namen überschreiben. Und damit ist automatisch ein Direktorenposten verbunden. Verstehst du? Nein, Melanie. Ich verstehe nicht, dass du nicht begreifst, worum es mir geht. Ich will nicht, was mir nicht gehört. Ich will. Diese Szene ist ein vorzügliches Beispiel dafür, wie ein allgemeiner Gesellschaftskonflikt auf die Ebene eines privaten Ehedramas projiziert wird. Der psychologische Untergrund beim Publikum, auf den die Szene antwortet, ist das Gefühl, vom modernen Berufskampf überfordert zu werden. So wie in den Sonntagsbeilagen unserer Zeitungen die Kulturkritik dem sich bedrängt fühlenden Bundesbürger ein Ventil öffnet, indem sie die Mechanisierung unseres Lebens beklagt, indem sie einen Verlust an Stille und eine opportunistische Erwerbsgesinnung als Preis für das Wirtschaftswunder konstatiert, bemüht sich hier der Film mit seinen Mitteln ein Schema zu schaffen, in das die Gefühlserwartungen des Kinogängers einströmen können, die an seinem Arbeitsplatz unbefriedigt geblieben sind. Der Film wird wieder einmal zum Spiegel. Freilich nicht der Welt, wie sie wirklich ist, sondern wie sie sich im Unterbewusstsein des Publikums malt. Wer die filmischen Leitbilder analysiert, spricht deshalb auch nicht vom Film allein, er spricht von der Gesellschaft, die diese Filme nötig hat. Er findet in vorsichtiger Verkleidung alle Ängste wieder, von denen sich die Massen in ihrem Alltagsleben bedrängt fühlen. Er entdeckt aber auch, auf welchen Wegen sie sich Luft zu machen versuchen. In dieser Hinsicht weist das Angebot der Leitbilder auf dem deutschen Filmmarkt ungeachtet ihrer äußeren Unterschiede eine erstaunliche Gleichförmigkeit auf. Die Träume des fleißigen Mannes in Deutschland bestehen nicht darin, noch fleißiger zu werden, sondern die Arbeit zu vergessen, aufzugeben, wegzufahren, auszuruhen. Die deutsche Filmindustrie hat für diese Sehnsucht ihres Publikums eine eigene Filmgattung erfunden, den Heimatfilm. Jedes Jahr wird in 2 Dutzend dieser Werke ein hohes Lied auf Erdgebundenheit und Natur angestimmt. Alles, was aus der Stadt kommt, ist in diesen Filmen fragwürdig oder zumindest nicht ganz ernst zu nehmen. Wahrheit gibt es nur dort, wo die Lerche singt oder der Wildbach rauscht und das Schwarzwaldmädel sich im Tanze wiegt. Unsere Kritiker haben sich seit Jahren unermüdlich darüber lustig gemacht. Nur genügt es offensichtlich nicht, den Kitsch zu denunzieren, um ihn aus der Welt zu schaffen. Das wäre vielleicht möglich, wenn solche Filme allein der allzu einfallslosen Fantasie der Drehbuchautoren entspringen. Sie sind jedoch mehr. Eine Antwort auf die Wirklichkeit selbst. Zwar verlangt das Publikum, das ins Kino geht, Träume, aber es verlangt nicht eine beliebige Art von Träumen, es verlangt diejenigen, die seiner sozialen Situation Rechnung tragen. Indem der Heimatfilm nämlich alle Fakten der industriellen Arbeitswelt in ihr anti-industrielles Gegenteil verkehrt, produziert er ein Negativporträt der Epoche. Er antwortet der Technik mit Naturschwärmerei, dem Alltag mit Ferienstimmung. Er ersetzt die komplizierten, meist nicht zu überschauenden moralischen Probleme des sozialen Lebens durch Bilderbuchkonflikte mit klar überschaubaren Fronten. Er macht aus Abhängigkeit Freiheit und sichert sich auf solche Weise das Interesse derer, die sich in ihrem Alltag über Gebühr beansprucht fühlen. Als ironische Pointe sei vermerkt, dass die Karriere des Heimatfilms in der Bundesrepublik gleichzeitig mit der wirtschaftlichen Hochkonjunktur eingesetzt hat. In neuerer Zeit machen sich dagegen Auflösungserscheinungen bemerkbar. Sie gehen nicht so weit, dass die Gattung ausstürbe. Aber der Konflikt zwischen Zivilisation und Natur, der früher nur als Voraussetzung beim Publikum genommen wurde, nicht aber auf der Leinwand erschien, wird neuerdings in der Fabel der Filme selbst angetippt. Die Spannungen scheinen also zugenommen zu haben. Man kann nicht mehr bewusstlos auf sie reagieren, man muss sich ihnen thematisch stellen. Da taucht dann zum Beispiel ein gut aussehender junger Mann aus der Großstadt auf, der durch ein blondes Naturkind davor bewahrt wird, einem bösen Vamp in die Hände zu fallen. Solche Themen geben Gelegenheit, der trauten Waldeinsamkeit zu zweien ein ausschweifendes Nachtleben in Bars gegenüberzustellen. Die Problematik bleibt jedoch so schematisch, dass an eine Bewusstwerdung der objektiven Konfliktlage noch nicht gedacht werden kann, zumal der Schluss dieser Filme immer illusionistisch ist. Er harmonisiert den Mercedes des Großstädters mit der Unschuld des Landmädchens. Übrigens ist der Kult der Unschuld ein Charakteristikum, das den deutschen Film auffallend unterscheidet von der Produktion anderer Länder. Es gibt nirgends eine so große Verehrung für die schlichte Naivität gegenüber dem Leben, für Kindlichkeit und frauliche Harmlosigkeit, wie im deutschen Film. Romy Schneider, die ideale Darstellerin dieser Rolle, darf nicht einmal im Milieu der Pariser Bohème, in das der Film Monty sie versetzt, auf diese Eigenschaften verzichten, um deretwillen das deutsche Publikum sie ja liebt. Sehr traurig, als ich dich verlassen habe. Du hast gedacht, du wirst mich nie wiedersehen. Schön. Weißt du, wie ich mir das Glück vorstelle? Das ist vielleicht ganz dumm von mir, aber die Frau wäscht, kocht, bügelt und spart für ihren Mann und könnte nicht ohne ihn leben. So stelle ich mir das Glück vor. Ich könnte das auch alles tun. Für mich? Ja. Die frauliche Variante desselben Typs lässt der deutsche Film zurzeit durch Ruth Leuwerick darstellen. Ihre Trapp-Familie war der unbestrittene Schlager der Kinosaison 1957. Wenn ein Leitbild von Film zu Film immer wieder zu so idealen Verhältnissen emporstilisiert wird, kann es nicht ausbleiben, dass die normalen menschlichen Charakterzüge, die bei der Verfertigung des Wunschbildes ausgeschieden werden müssen, sich rächen. Sie radikalisieren sich und verfallen einer ebenso konsequenten Stilisierung. Der Erfolg, den Lilli Palmer und Nadja Tiller in den letzten Jahren mit hochnervösen, bösartig egoistischen, in jeder Hinsicht strapaziösen Frauenrollen gehabt haben, spricht eine deutliche Sprache. Das Charakterbild des Durchschnittsmenschen zersetzt sich, bis nur noch die Extreme übrig bleiben. Auch das ist ein Symptom für die labile Situation des Publikums, auf die der deutsche Film seinen Reim zu finden versucht. Hören Sie eine Szene mit Lilli Palmer aus dem Film Teufel in Seide. Hast du mich vor ihr so armselig gemacht, dass ich ihr nur noch leid tun kann? Das soll ihr doch leid tun? Ich will kein Mitleid und ich habe kein Mitleid, nur ihre Briefe. Die sind Beweis genug. Du brauchst keine Beweise. Ich nehme die Schuld auf mich bei der Scheidung. Scheidung? Du willst dich von mir scheiden lassen, du von mir? Ja, habe ich dich denn betrogen, dass ich dich freigeben soll? Glaubst du etwa, ich soll zu dieser Stenotypistin sagen, hier ist mein Mann, viel Glück? Nein. Dazu habe ich dich zu sehr geliebt. Geliebt? Geliebt hast du an mir nur, was dein Besitz war. Dein ausschließlicher Besitz. Alles, was dir nicht gehörte, hast du zerstört. Erstickt. Angefangen mit meiner Musik. Nein. So kann ich nicht mehr leben. Du kannst nicht. Und ich. Und ich? Ja, es gibt Augenblicke im Leben, in denen man nur noch sich selbst verantwortlich ist. Egoist! Ja. Egoismus erzeugt Egoismus. Es gibt einen heiligen Egoismus der Selbstbewahrung. Einen heiligen Egoismus. Dann vergiss auch bitte nicht, dass die Ehe heilig ist und der Ehebruch strafbar. Dass man Ehebrecher, Ehebrecherinnen anzeigen kann. Dass sie vorgeladen werden, angeklagt und beurteilt. Sie wird nicht mehr singen, deine Nachtigall. Das schwöre ich dir. Das schwöre ich dir. Mach doch, was du willst. Zwischen uns ist es aus. So oder so. Was für ein weiter Weg von dem ersten Abend, an dem ich hier vor dem Spiegel stand und meine Augen nicht von dir lassen konnte. Ja. In jüngster Zeit, so hört man nun, werde im deutschen Film eine neue Strömung sichtbar. Projekte, die unsere Verleiher und Produzenten Jahre hindurch nur mit äußerstem Misstrauen zu betrachten pflegten, könnten, so heißt es, neuerdings ihrer wohlwollenden Aufmerksamkeit gewiss sein, denn es habe sich erwiesen, dass nicht nur die unbewussten Antithesen auf unsere Zeit, sondern auch direkte Zeitkritik den geschäftlichen Erfolg nicht ausschließe. In der Tat gibt es einige Beispiele, die solche Vermutungen nahelegen. Die neue Bewegung begann für das große Publikum weithin sichtbar mit Erich Kubis und Rolf Thieles Moritat vom Mädchen Rosemarie. Der Nährboden für dieses Projekt konnte besser kaum vorbereitet sein. Es hat bisher keine Affäre in der Bundesrepublik gegeben, die in so konzentrierter Form alle publikumswirksamen Voraussetzungen für einen Film enthielt, wie die Geschichte der Rosemarie Nitribitt aus Frankfurt. Trotzdem greift die Erklärung, die sich nur an die oberflächlichen Reizwerte der Kinostory hält, zu kurz. Sie reduziert einerseits den Tatbestand vorschnell auf den skandalösen Anlass und begnügt sich andererseits allzu willig mit dem Verweis auf die klassischen Reizmittel der Vergnügungsindustrie. Interessant wird die sogenannte neue Linie des deutschen Films erst, wenn man ihre Wirkungsmittel und ihre Absichten miteinander konfrontiert. Es zeigt sich dann ein merkwürdiger Gegensatz, der für die ganze Richtung grundlegend zu sein scheint. Zunächst wollen wir uns vergegenwärtigen, dass das Mädchen Rosemarie durchaus nicht der erste Film des neuen Genres war. Bei einer rückblickenden Prüfung der Nachkriegsgeschichte des deutschen Films lassen sich drei Wellen der Zeitkritik unterscheiden. Die erste begann unmittelbar nach dem Zusammenbruch mit den sogenannten Trümmerfilmen. Sie stellte die künstlerisch und politisch bedeutsamste Initiative dar, weil sie den Entschluss erkennen ließ, einer unbequemen Wirklichkeit ohne Beschönigung ins Auge zu sehen. Ihre wichtigsten Beispiele heißen »Die Mörder sind unter uns«, »In jenen Tagen«, »Affäre Blum«, »Rotation« und »Liebe 47« nach dem Heimkehrerstück von Wolfgang Borchert. Publikumswirksamkeit war diesen Filmen freilich nur beschieden, wo sie versuchten, der politischen Malaise eine Aufwertung des privaten Bereiches entgegenzusetzen. Die ersten Werke, in denen das geschah, taten dies mit gutem Recht. Denn auf andere Autoritäten als die des privaten Bereichs, auf Liebe, Freundschaft und persönliche Hilfsbereitschaft, konnte sich in den ersten Nachkriegsjahren niemand berufen. Sie schienen die einzige Grundlage für den Neuaufbau der Existenz zu sein. Der deutsche Film bemerkte das sehr schnell. Aber er vergällte und zerstörte diese Hoffnung leider ebenso schnell wieder, indem er das Private in Gegensatz zur öffentlichen Sphäre brachte und dadurch auf die leere Innerlichkeit reduzierte. Das Ergebnis waren Filme wie Die Sünderin oder Nachtwache. Das sentimentale Kinodrama war wieder installiert. Die Verleiher meldeten Millioneneinnahmen. Die zweite Welle wurde charakterisiert durch Filme wie Canaris und 0815. Sie nahmen auf den ersten Blick freundlich für sich ein. Und genau darin bestand dann auch ihr Glaubensbekenntnis. Die Produzenten griffen in diesen Werken politische Themen auf, aber sie hüteten sich, sie politisch anzufassen. Der Canaris des Films bestach sein Publikum durch graue Schläfen und ein paar überaus anhängliche Hunde, vor allem aber durch die Einordnung in das Autoritätsschema, wie wir es schon beschrieben haben. In den 0815-Filmen waren die Effekte noch leichter zu durchschauen. Man hielt sich an komische Gags und bediente auf eine allzu bequeme Art die berechtigten Ressentiments gegen die Kasernenhoferfahrungen. Sehr bezeichnend für die Absichten dieser neuen Beschäftigung mit dem Krieg und seinen Folgen ist eine Bemerkung von Helmut Keutner, der die Rolle des Saboteurs Oderbruch aus Zuckmeyers Des Teufels General mit Dieter Borsche besetzen wollte. Seine Begründung lautete: Wenn Oderbruch auf der Leinwand erscheint, muss ihm eine Welle von Sympathie entgegenschlagen, gleichgültig aus welcher Quelle sie kommt. Zwei Filme über den 20. Juli, einer über Hitlers letzte Tage, verfuhren nach demselben Rezept. Alle zusammen bewirkten, dass dem deutschen Kinopublikum der Widerstand gegen Hitler 10 Jahre nach Ende des Krieges salonfähig zu erscheinen begann. Das enthob die Produzenten aufs Angenehmste der Notwendigkeit, sich auch noch für den Krieg selbst oder gar für die politische Gegenwart interessieren zu müssen. Ein politischer Filmjournalist konnte kürzlich seine deutschen Zuhörer mit Recht fragen, wo die deutschen Filme über die Bombardierung Rotterdams, über die Judendeportation oder die Vorgänge beim Warschauer Aufstand blieben. Er bekam keine Antwort. Die Mischung aus Sex, Verbrechen und politischer Karikatur, die im Mädchen Rosemarie sichtbar wird, muss man vielleicht als Hauptmerkmal der dritten zeitkritischen Welle im deutschen Film ansehen. Aber sie gibt es nicht erst mit dem Mädchen Rosemarie. Sie wurde dilettantisch bereits vorgebracht mit dem Film Glücksritter und perfektioniert in Robert Siodmaks Nachts, wenn der Teufel kam. In diesem bemerkenswert gut gestalteten Film, der im letzten Jahr mehrere Bundesfilmpreise auf sich ziehen konnte, bestritten ein schwachsinniger Lustmörder und einige SS-Offiziere, die in der für deutsche Filme notwendigen feudalen Umgebung Sektorgien feierten, die emotional eindrucksvollsten Partien. In Erich Kubis und Rolf Thieles Film Rosemarie hat sich aber die äußere Szenerie verwandelt. Es geht nicht mehr um Hitler-Deutschland, sondern um die Bundesrepublik. Nicht mehr SS-Offiziere feiern Orgien, sondern Wirtschaftswunderkapitäne. Und die Erotik wird nicht mit Primitivität dekoriert, sondern mit Luxusgütern. Auch darin folgt das Mädchen Rosemarie nur dem Film Glücksritter. Das Mischungsverhältnis der für publikumswirksam gehaltenen Reizmittel hat sich kaum verändert. Hinzugekommen ist allein eine kabarettistische Zubereitung, die es dem Publikum ermöglicht, vergnüglich zu konsumieren, was ihm eigentlich Magenschmerzen bereiten sollte. Ganz ähnlich verfährt Kurt Hoffmann in dem überaus unterhaltsam gemachten Film Wir Wunderkinder, in dem 50 Jahre deutscher Geschichte mit einer solchen Leichtigkeit abgespult werden, dass alle historischen Verhängnisse zu reinen Panoptikumseffekten werden. In diesen Filmen provoziert die Satire keine Nachdenklichkeit, sondern Wohlbehagen, so kritisch sie sich auch gebärden mag. Es gilt für sie, dass eine Gaunerei, über die man laut genug gelacht hat, schließlich keine Gaunerei mehr ist, sondern eine Heldentat. Das Problem des zeitkritischen Films in Deutschland scheint in einer unaufhebbaren Diskrepanz zu liegen. Hier die Radikalität der Gesinnung, auf die man dabei nicht verzichten kann, und dort die Konformität der Darstellungsmittel, die nun einmal im deutschen Film eingeübt sind und von denen er sich nicht befreien kann. Auf der einen Seite steht der Anspruch, die bundesrepublikanische Gesellschaft in ihren Prototypen aufspüren und entlarven zu wollen. Auf der anderen Seite steht auch in den kritischen Filmen der Wille, das Publikum auf jeden Fall zu amüsieren. Dass der eine Vorsatz den anderen korrumpieren kann, scheint die Produzenten nicht zu stören. Sie tragen die Karikatur mit dem dicksten Stift auf. Fast alles gerät amüsant, einiges ist boshaft, aber nichts trifft tödlich. Und dem Satiriker selbst wird später an der Kinokasse bescheinigt, dass seine Kritik so viel wert ist, wie sie beiträgt, die Gesellschaft, die er züchtigen wollte, zu unterhalten. Dass sich diese Technik satirischer Unterhaltung aus der Welt schaffen lässt, ist nicht wahrscheinlich. Das Massenmedium Film braucht das breite Publikum. Dieses Publikum gibt dem Satiriker überhaupt erst die Chance, gehört zu werden. Aber es nimmt sie ihm gleichzeitig auch wieder, da der deutsche Film seinen Kunden immer wieder Ausflüchte anbietet, die ihm ermöglichen, sich der offenen Zeitkritik zu entziehen. Wer unsere Kinobesucher nicht mit Traumwelten bedient, verliert ihr Interesse. Die Frage lautet also, wie soll man dieses Bedürfnis befriedigen, ohne die Wahrheit zu verraten? Es ist das kaum zu bewältigende Problem der moralischen Respektabilität jeder Produktion in einem Massenmedium, aber es stellt sich in Deutschland besonders dringend, da die kritische Öffentlichkeitsarbeit bei uns keine Tradition besitzt. Von Zeit zu Zeit versucht ein Produzent, ein Regisseur, ein Schauspieler, über seinen Schatten zu springen. Und einigen gelingt es sogar. Zum Beispiel O.W. Fischer, der in dem Film Helden unter der Regie des jungen Fernsehregisseurs Franz Peter Wirth das Klischee des autoritären großen Mannes zu sprengen vermochte. Er konnte komisch sein, was niemand von ihm erwartet hätte. Aber die Ausnahmen machen keine Schule. Sie werden von der Industrie nur als Alibi benutzt. Dabei zeigen sie doch, dass es möglich wäre, neue Wege zu gehen. Gerade der Film Helden ist ein Publikumserfolg. Auch das Wirtshaus im Spessart darf man anführen. Fassen wir also zusammen. Die filmischen Träume des deutschen Kinogängers weisen ihn aus als ein Wesen, das sich von seiner selbstgebauten Umwelt bedrängt fühlt und sich zu helfen sucht, indem es im Halbdunkel des Kinos eine Gegenwelt aufrichtet. Der deutsche Film gehorcht nicht einem beliebigen Spiel freier Fantasiekräfte. Er produziert vielmehr ohne Unterlass ein Negativporträt der sozialen Wirklichkeit. Er setzt der Technik die Natur entgegen. Er antwortet im Alltag mit Ferienstimmung. Er ersetzt die komplizierten Probleme und Charaktere der Wirklichkeit durch typisierte Scheinprobleme und Idole, die seine Abhängigkeit in freiwillige Unterwerfung verwandeln. Er sucht für das Alpdrücken seines Publikums beruhigende Erklärungen. Die kollektiven Träume des Volkes, das sich selbst für das fleißigste aller Völker hält, offenbaren, dass es nicht durch seine Arbeit ausgefüllt ist. Filme sind also nicht, wie der Kinobesucher so gern glaubt, ein zweckfreies Unterhaltungsmittel. Sie sind im Gegenteil ein Spiegel, in dem seine Lebensprobleme sichtbar werden. Wenn der Zuschauer dazu erzogen würde, das zu erkennen, dann brauchte für ihn der Gang ins Kino nicht mehr reine Zeitverschwendung zu sein. Er könnte zum Akt der Selbsterkenntnis werden. Aber die deutsche Filmproduktion lässt wenig Hoffnung, dass es einmal so weit kommen könnte. Eine kritische Einschätzung des Filmkritikers Wilfried Berghahn zum deutschen Film in den 1950er Jahren. Die Sendung Träume eines fleißigen Volkes entstand im Jahr 1959. Es sprachen Otto Collin, Peter Ehrlich, Lothar Ostermann und Karl-Heinz Schilling. Regie führte Hans-Otto Müller. Das war unser Archivschatz heute. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ihnen noch einen schönen Nachmittag.